Der FIFA-Lehrgang für die Trainer der hohen Ebene fand jüngst in Pyongyang statt. Am Lehrgang, der in Theorie und Praxis geteilt stattfand, nahmen die Trainer der Sportclubs der DFIRK teil. Im Lehrgang wurden die Leitung des Trainings der Fußballspieler, die Methode ihrer Körperübung und die Rolle der Trainer in Fußballspielen behandelt. Der FIFA-Lektor Konstantin Stefan Plip leitete den Lehrgang. Es gab auch den FIFA-Lehrgang für die Trainer der Junioren.